Campus Radio Kiel. Möwentalk. Ihr hört das Campus Radio Kiel und hier ist Möwentalk mit mir, Jonas. Hallo. Und heute geht es wieder um ein sportliches Thema bei mir in der Sendung. Ich habe jemanden eingeladen, ja, er grinst jetzt schon, wo ich sportlich sagen muss. Hier ist Corny für uns. Hallo. Hi. Corny, du bist nicht nur ein wunderbarer Kollege von mir und ein wahnsinnig guter Student bestimmt auch, der Mathe und WIPO auf Lehramt studiert. Du bist auch unser Chefredakteur. Ja, vielen Dank erstmal für die Vorschusslorbeeren. Ich bin ein mittelmäßiger Student und ich weiß auch nicht, ob das so richtig sportlich ist, was ich da so aufs Parkett lege bei dem Thema, was wir heute besprechen, aber ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Worum geht's denn? Willst du es einmal sagen? Ja, ich sollte mir ja aussuchen, was für ein Thema ich mitbringe und ich kenne mich vielleicht noch mit am besten aus im Segelsport. Aha, also das wird heute unser Thema sein. Ich weiß gar nichts übers Segeln, also ich hoffe, dass Corny mir sehr viel beibringen kann und euch auch. Also bleibt unbedingt dran, gleich geht's los. Möwentalk. Hier ist Möwentalk mit Jonas und Corny. Hallo und heute reden wir über das Segeln. Corny, ich bin aufgeregt, muss ich sagen. Segeln ist ja wirklich nur ein Thema, mit dem ich mich noch gar nicht beschäftigt habe, weil ich auch gar nicht aus dem Norden komme oder irgendwo, wo man segeln könnte. Bei uns gab es mehr Wälder als Wasser. Mhm. Jetzt frage ich mich natürlich, wie kommt man zum Segeln? Also ist das so ein norddeutsches Ding, dass man das einfach unbedingt auch machen muss? Oder wie kamst du zum Segeln? Ja, also bei mir kommt das tatsächlich über meine Eltern. Also die haben sich tatsächlich auch im Seglerverein kennengelernt und dementsprechend war das eigentlich vorprogrammiert, dass ich dann damals noch auf relativ kleinem Kiel, also in einer Jolle, in eine Bücherkiste gesetzt wurde und dann durfte ich quasi so früh wie möglich erste Segelerfahrungen sammeln, ohne dass ich davon wahrscheinlich was mitbekommen hätte. Also was ich jetzt noch erzählen könnte von dem, was ich mitbekommen haben könnte. Mhm. Du segelst also schon sehr lange. Und wie ist das denn? Also machst du es immer noch mit der Family oder neuerdings auch mit Freunden? Wo segelt man heute? Boah, das ist eine schwierige Frage. Also erstmal, ja, wenn es darum geht, wie lange ich wirklich jetzt so selber segel, das ist natürlich so eine schwierige Frage. Was definierst du jetzt als selber segeln? Ne? Also klar, wurde ich früher als Kind immer mit in Familienurlaub geschleift und als ich dann irgendwann den Freischwimmer hatte, durfte ich auch tatsächlich dann selbst mal in so eine Jolle, in den Opti steigen. Weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast. Nein. Bist du im Sommer mal an der Kiellinie lang? Unten, da bei diesem Camp 24-7. Die haben da doch immer so mit Werbung überkleisterte, so kleine Boote, die da so aufgereiht stehen in Regalen. Nee, ist mir noch nicht aufgefallen. Und die so klein sind und auf Wasser. Egal, es ist ein super Anfängerboot. Da wurde ich dann irgendwann, ich glaube mit 7 oder so mal reingesetzt, als ich dann endlich schwimmen konnte. Ach, das ist Voraussetzung, ja? Ja, tatsächlich, ja. Okay. Vielleicht war ich auch 8, das weiß ich nicht genau. Aber ich hatte auf jeden Fall, habe ich behauptet, ich hätte Bock zu segeln. Das war dann nicht immer ganz einfach, genau, aber nichtsdestotrotz haben mich meine Eltern natürlich immer weiter mit in Segelurlaub geschleppt und so über die Jahre, muss ich sagen, habe ich dann da auch für mich persönlich Gefallen dran gefunden. Mhm. Und was gefällt dir so am besten am Segeln? Also was ist das so das Besondere, was es auch ausmacht? Ja, also es kommt jetzt natürlich wieder drauf an, ne? Segelst du sportlicher in der Regatta oder machst du einfach Fahrtensegeln? Fahrtensegeln ist für mich tatsächlich Entspannung pur. Also, ne, du hast natürlich auch mal stressigere Situationen, aber ich kann da wunderbar abschalten, wenn ich auf dem Wasser bin. Und in Regatten ist natürlich, ja, warum machen Leute Sport, ne? Das wäre dann der kleine sportliche Aspekt. Hast du ein eigenes Segelboot oder wie läuft das ab? Ist man in einem Segelverein vermutlich und teilt sich dann da Boote oder wie kann ich mir das vorstellen? Boah, das gibt's. Also ich kann ja jetzt mal erzählen, wie es für mich gerade ist. Ja, ich frage. Ich besitze tatsächlich, offiziell habe ich eine Jolle im Seglerverein, eine Holzjolle, die müssen wir mal in Schuss bringen, so innerhalb der Familie. Genau, also sagen wir mal so, letztendlich habe ich eigentlich gerade kein Boot so selbst zur Verfügung. Aber tatsächlich im Seglerverein kann ich Jollen segeln und ansonsten gibt es halt Möglichkeiten, dass man irgendwie bei Freunden, Vereinskameraden, wie auch immer, mal mit an Bord geht oder auch sich einfach ein Schiff ausleiht. chartern, zum Beispiel eine größere. Oder was ja zum Beispiel auch geht, ist hier sich, wenn man die entsprechenden Scheine dann irgendwie hat oder mal Segelkurse gemacht hat, das Ganze hier in Kiel am Segelzentrum, ja, sich da auch mal eine Jolle auszuleihen für ein paar Stunden. Das wäre jetzt tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen. Darf man einfach so lossegeln oder muss man, du hast es gerade erwähnt, man braucht irgendwie einen Schein dafür, einen Segelschein? Du kannst, theoretisch könntest du hier in Kiel einfach lossegeln. Mhm. Wenn das Schiff weniger als 15 PS Motor hat, das Segelboot, mit dem du lossegelst, und wenn es dein eigenes ist oder irgendjemand, der sagt, ey Jonas, hier, ich habe ein Schiff, bitte, viel Spaß. So, das würde gehen. Also es gibt tatsächlich jetzt hier im Seebereich keinen Segelschein. Okay. Und wie kompliziert ist das so, so Segeln an sich? Kann man das schnell lernen oder braucht man da schon eine Weile? Wenn du jetzt sagst, also wenn du jetzt sagst, hier, Jonas ist ein Boot, könnte ich jetzt in 10 Minuten das lernen oder bräuchte ich da echt schon viel Übung, um dann so ein Segelschiff zu fahren? Also ich würde sagen, es ist jetzt nicht das Komplizierteste der Welt, ein Segelboot zu steuern. Es ist aber jetzt auch nicht ganz wie Fahrradfahren oder Autofahren, ne? Also beim Auto hast du es ja so, da hast du Gas und Bremse von mir aus. Und wenn du irgendwie bremsen musst, dann drückst du halt auf die Bremse. Das gibt's beim Schiff jetzt so nicht. Da musst du natürlich dann irgendwie wissen, okay, wie kriege ich das Boot irgendwie aufgestoppt? So, das nächste ist, damit du auch irgendwie dich fortbewegst, kannst du jetzt nicht einfach irgendwie aufs Gaspedal drücken und losfahren, sondern du musst dir natürlich irgendwie Gedanken machen, okay, wie stelle ich jetzt meine Segel zum Wind ein, damit das Schiff losfahren kann? Und ja, dann musst du natürlich auch die ganze Zeit irgendwie probieren, auch so zu steuern, dass du nicht die ganze Zeit nur die Segel wieder verstellst. Also es sei denn, du willst irgendwie, keine Ahnung, Kurs 300 fahren und dann fährst du den Eisern durch und Kurs 300 ist jetzt 300 Grad auf dem Kompass. Okay. Egal, ja. So, das jetzt mal so als dummes Beispiel, genau. Aber, also ich würde sagen, es ist nicht sonderlich schwierig, so das grundsätzlich so ein bisschen hinzubekommen. Aber es sind halt, glaube ich, viele Sachen, auf die man so ein bisschen achten muss auf dem Wasser. Mhm. Und das ist genauso wie jetzt hier im Radiostudio eine Sendung zu fahren. Das ist eigentlich auch gar nicht so schwierig, aber man muss es halt ein paar Mal gemacht haben und ein bisschen wissen, wie es funktioniert. Und ist es jetzt so eine Freizeitaktivität, die ein bisschen Vorbereitung auch braucht? Also muss da irgendwas gemacht werden, bevor man wirklich lossegeln kann? Dauert das eine halbe Stunde, eine Stunde, bis man das Boot dann einsatzfähig ist? Oder kann man da eher so gleich loslegen, weil das alles parat liegt? Das kommt auch wieder sehr aufs Boot drauf an, aber es ist, glaube ich, relativ, also wenn du jetzt einfach nur mal schnell einen Schlag machen möchtest nach draußen und einfach ein bisschen unterwegs sein möchtest, ist das eigentlich relativ schnell gemacht. Du musst halt gegebenenfalls irgendwie Segel an Bord bringen, dann musst du die irgendwie mit Mast und Baum und Vorstag und hast du nicht gesehen, irgendwie verbinden und dann noch hochziehen. Und dann kannst du eigentlich losfahren. Sehr gut, Corny, du hast schon sehr, sehr viele Begriffe genannt, die ich nicht wirklich verstehe. Da gehen wir gleich drauf noch ein. Aber vorher hast du Musik mitgebracht, die wollen wir jetzt noch spielen. Was wäre denn ein Musikwunsch, den du für uns hättest? Ja, komm, dann hören wir doch Alles wird aus Hack gemacht. Ihr hört das Campus Radio Kiel und hier sind immer noch Corny und Jonas für euch, die über das Segeln reden. Und jetzt wollen wir mal wirklich tief eintauchen, denn so viele nordische, also es hört sich so nordisch und so gebildet an, aber ich habe natürlich gar keine Ahnung. Also gehen wir mal ein paar Begriffe durch. Was sind denn so die Grundbegriffe, die man wissen muss als Neuanfänger und vor allem vielleicht auch jemand, der nicht aus dem Norden kommt? Corny, beim Segeln, was sind da so die drei großen Begriffe? Du hast schon Jolle gesagt. Was ist genau eine Jolle? Genau, also eine Jolle ist quasi eine Bauart eines Segelschiffs. Also die Jolle unterscheidet jetzt von einem Kielboot wär jetzt so das Gegenüber dazu. Also es geht halt darum, wie kriegst du es hin, dass quasi Wind in die Segel reinkommt, aber das Boot nicht umfällt. Und beim Kielboot ist da einfach massiv viel Gewicht im Wasser, das dann so ein Gegengewicht zum Winddruck erzeugt. Mhm. Und bei der Jolle gibt es nur so ein kleines Schwert, nennt sich das. Das sorgt dafür, dass du jetzt nicht irgendwie abtreibst. Also es hält dich so ein bisschen im Kurs. Aber letztendlich musst du größtenteils mit deinem eigenen Körpergewicht dafür sorgen, dass das Boot halt nicht umkippt. Mhm. Nun ist es ja ein Segelboot, also werden da ja mindestens zwei Segel irgendwie sein. Wie viele Segel gibt es auf einem Segelboot oder hat man nur ein Segel? Also es geht los mit einem Segel, das brauchst du auf jeden Fall, ne? Also wenn Ja, wir jetzt okay. hier, ich habe ja gerade schon erzählt, dass ich im Opti angefangen habe zu segeln, da gibt es nur ein Segel. Das ist dann relativ einfach, das segelt man auch alleine. Dann hast du in der einen Hand, das wäre jetzt ein Begriff, den du auch mitschreiben kannst, da hast du die Schot, also Schot. die Leine, um einzustellen, wie weit das Segel draußen oder drinnen ist. Ah, okay. Und in der anderen Hand hast du dann, ja, das Ruder, die Pinne. Zum Steuern. Haben die verschiedenen, also wenn du mehrere Segel hast, haben die auch verschiedene Namen oder heißen die einfach nur Segel? Die haben verschiedene Namen, also so in Standardbooten, die du eigentlich überall siehst, kommen jetzt erstmal grundsätzlich mit zwei Segeln aus. Du hast einmal ein sogenanntes Großsegel. Das ist quasi Größte? das ist das größte meistens, ja. Okay. Das Hinterste? Das, Wolltest du gerade sagen? genau. Das ist das Segel, das weiter hinten angeschlagen ist. Und zwar, genau, ist das quasi der vordere Teil des Segels wird am Mast hochgezogen und der untere Teil des Segels, also Fachbegriff wäre jetzt hier das Unterlieg, das ist an den Baum angeschlagen. Ne? Also nochmal so ein Balken, der quasi das Segel da stabilisiert. Okay, ich wollte gerade fragen, wo kommt denn jetzt ein Baum her? Aber Ja, zum Mast gehört ein Baum. wäre auch lustig, wenn ihr immer einen Baum mitnehmen würdet. Aber Ja, ja, genau. genau. Das ist das Große. Genau, und dann gibt es noch das Vorsegel, das dann quasi vor dem Großsegel gefahren wird und ja, quasi vom mehr oder weniger, also das hängt halt meistens relativ frei und es ist aber vorne einmal fixiert an so einem Draht, der dann von der Mastspitze einmal zum Bug, also nach vorne, runtergeht. Weitere Begriffe. Ja, Bug, dann gibt es glaube ich Heck, das ist hinten. Ja, siehst du, guck mal. Und aber mit Steuerbord und Backbord, da bin ich mir immer nicht sicher, aber ich glaube, Backbord ist links, Steuerbord ist rechts. Vollkommen korrekt. Habe ich doch mal wirklich aufgepasst. Sehr gut. Ja, was muss man denn so beachten, wenn man segeln will? Also, es gibt ja das berühmte Segelwetter. Was ist das Segelwetter? Das beste, tollste Segelwetter für dich? Ja, ich würde sagen, das wären dann so vier Windstärken und vielleicht, ich sag mal, so ein freundlicher Sommertag mit so einem netten Wind, vier Windstärken. Also, dass man, wenn du am Strand liegst, dass da vielleicht schon so ein paar Wellen sind, dass die sich aber jetzt gerade so noch nicht unbedingt auf dem Wasser brechen. So, also, dass du nicht so viele Schaumkronen siehst von Land aus. Okay, also du brauchst auf jeden Fall Wind, Richtig. aber auch nicht zu heftig, weil Nee. sonst, okay. Ja, was hast du noch an Musik mitgebracht? Ich muss jetzt erstmal die ganzen Begriffe verdauen auch. Oha, ja, das sollten wir mal machen. Dann komm, dann machen wir hier mal was ganz Entspanntes. Cassia Paradise Beach. Das Campusradio. Campusradio Kiel. Möwentalk. Hallihallo, wir segeln heute weit hinaus aufs offene Meer. Hier ist Möwentalk mit Conny und Jonas. Ja, segeln ist das Stichwort, Conny. Was ist denn segeln eigentlich für dich? Also mehr Freizeit oder Sport? Hast du auch schon mal an sportlichen Wettbewerben irgendwie teilgenommen? Ja, also ich finde es schon auch, also bei all der Freude, die einfach so vor sich hin segeln macht, finde ich es doch auch schon wichtig, das ab und zu mal auch als sportlichen Wettkampf so ein bisschen zu sehen. Den kann man natürlich auch relativ gemütlich angehen, wenn man denn möchte. Aber es geht halt einfach darum, also ne, das ist so ein bisschen, man könnte sich vielleicht vorstellen wie Formel 1 so ein bisschen. Also man fährt so verschiedene Runden um verschiedene Kurse rum und wer halt am schnellsten ist, gewinnt dann. Und im besten Falle, ja, musst du dich dabei so ein bisschen sportlich auch betätigen. Also, wenn du zum Beispiel auf Jollen unterwegs bist, haben wir ja gerade schon geklärt, dann musst du natürlich das quasi mit deinem eigenen Gewicht das Gegengewicht irgendwie bilden. Und je nachdem, wie stark der Wind jetzt ist oder welchen Kurs du fährst, musst du dich halt stärker rauslehnen oder halt nicht ganz so stark. Und dann kommen halt noch so Sachen, wenn du zum Beispiel eine Wende machst. Also einmal mit dem Bug durch den Wind durchfährst. Also, ne, du kannst ja nicht direkt gegen den Wind fahren mit Ja. einem Segelboot, sondern das geht erst ab so einem bestimmten Winkel, meistens 45 Grad bummelig. Manchmal ein Okay. bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr, das hängt vom Boot ab. Genau, aber ne, da möchte man natürlich auch gucken, dass man dann zum Beispiel diese Wende möglichst schnell und geschmeidig hinbekommt, dass man möglichst wenig Fahrt dadurch verliert. Ja, also, dass man vorher so ein bisschen das Boot ein bisschen schräger kommen lässt, dann geht man durch den Wind durch, sorgt dafür, dass das Boot wieder auf der anderen Seite ein bisschen Krängung bekommt. Und dann lehnt man sich nochmal mit Schwung nach außen, um dem Boot wieder ein bisschen Anschub zu geben. Und ne, das ist dann auch so ein bisschen Sport ab und zu. Aber es ist noch also vertretbar wenig für meine Statur. Okay, ich wollte gerade sagen, du wärst fast meiner Frage ausgewichen, ob du auch dich sportlich beteiligst. Aber ja, wo kann man denn so sportliche Segel-Events dann auch sehen? Hier auf der Kieler Förde gibt es die auch? Tatsächlich, zur Kieler Woche kann man das hier meistens relativ gut sehen. Vielleicht hast du das auch schon mal gesehen, da sind ja ab und zu so Bildschirme in der Stadt verteilt, auf denen man dann irgendwie sieht, wie so Boote segeln. Ja, also Boote habe ich auch schon auf Bildschirmen gesehen und auch schon auf dem Wasser, aber ich habe mich halt noch nie so intensiv mit dem Thema beschäftigt, dass ich sagen würde, ah ja, jetzt findet da gerade ein Segelwettbewerb statt. Ja, man muss auch sagen, zugucken ist erstaunlich langweilig. Es ist wirklich, also die Idee klingt ja eigentlich erstmal ganz cool, ne, dass du auf der Kieler Woche Segelwettkämpfe hast und dann können alle irgendwie zugucken und da wird dann auch noch jemand oder ist dann normalerweise auch jemand, der die Rennen kommentiert. Da sind dann meistens sogar zwei Leute, wenn nicht sogar drei. Und dann wird da groß erzählt, wie denn jetzt die Taktik war, wie der Wind gerade kommt. Und weiß ich nicht, wer am schnellsten ist und wer die Rangliste bei den Regatten gerade anführt und so weiter und so fort. Es ist aber, also weiß ich nicht, ich finde es relativ langweilig, weil die Rennen gehen dann, keine Ahnung, jeweils eine Dreiviertelstunde. Davon hast du dann 5, 6 Stück am Tag. Vielleicht auch nur 3, 4, je nachdem. Und das ist echt lang und es passiert auch nicht so viel. Es gibt nicht so viele rasante Überholmanöver, wie man das jetzt zum Beispiel aus der Formel 1 dann kennen würde, warum man das guckt. Mhm. Oder es geht nicht so schnell hin und her wie beim Handball und weiß ich nicht, es gibt auch keine Elfmeter, die irgendwie ein Spiel entscheiden können, sondern da ist dann das Spannende, okay, wo hat jemand den Fehler gemacht, wo hat jemand den Wind nicht gesehen. Aber das ist alles so ein Ding, wenn man da einfach so sich das anguckt, ist das super langweilig, sagte er begeistert. sagte er begeistert, wirklich so. Was sind denn deine besten Segelerlebnisse, die du hattest oder Momente auch? Also ich glaube, am schönsten ist eigentlich immer, wenn man in irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, schwierige Situationen kommt, aber in Situationen, in denen man mal so ein bisschen, in denen man mal schnell reagieren muss. So, also keine Ahnung, es kommt plötzlich Wind auf oder du hast irgendwie besonders viel Strömung, wenn du irgendwo, weiß ich nicht, fest anlegen möchtest wieder oder so. Oder du hast halt einfach, weiß ich nicht, viel Wellengang und viel Schräglage, also das Boot hängt dann relativ schief. Und wenn man da in solchen Momenten irgendwie, so die Ruhe dann bewahren kann auch und einfach da so, also es ist dann schon irgendwie nervenaufreibend, aber es ist dann auch schön, wenn man es geschafft hat. Und dann kann man erzählen, was man irgendwie für Stürme alle durchlebt hat. Also das Adrenalin muss auf jeden Fall für dich da sein. Ja, dann schon. Ist es ein guter Moment. Dann sind das Momente, die auf jeden Fall in Erinnerung bleiben, ja. Hast du noch irgendwie einen Wunsch, Zielort oder willst du irgendwo mal auf der Welt segeln, wo du es noch nicht getan hast? Boah, also ich muss sagen, ich finde generell so die Ostsee, die jetzt hier auch so vor der Tür ist bei uns, finde ich wirklich ein sehr schönes Revier zum Segeln, weil du hast relativ häufig irgendwie Häfen, in die du auch dich dann zurückziehen kannst und das hat irgendwie dann sehr viel Urlaubscharakter. Dazu kommt dann halt, dass das Wetter hier halt relativ gemäßigt ist, ne? Also dass du halt an relativ vielen Tagen ganz gut unterwegs sein kannst, ohne da jetzt irgendwie in ganz großen Ärger zu gelangen oder in ganz große Malesche. Ich glaube, worauf ich schon noch mal Bock hätte, wäre irgendwie noch mehr Richtung Nordsee mal, wenn dann noch Strömung mit dazu kommt, die Gezeiten. Ja, das ist ja auch so ein Ding, das gibt es hier in der Ostsee einfach nicht. Hier kannst du wirklich, also wie gesagt, da könntest du ins Segelboot einsteigen und dann sagt man Jonas, toi, toi, toi, mach mal. Ich hoffe nicht. Das könnte gut gehen. Jetzt vielleicht auch der richtige Punkt. Warum, versuch mich mal zu überzeugen, warum sollte ich segeln? Warum sollten die Leute da draußen viel mehr segeln? Naja, auf jeden Fall, weil es ein Sport ist oder sagen wir mal eine Freizeitbeschäftigung, die also okay, sie ist insofern nicht für alle da, als dass sie sehr kostspielig ist durchaus, ne? Also es ist nicht günstig, aber du kannst tatsächlich, also Segeln ist ein fantastischer Inklusionssport tatsächlich auch. Also kannst wunderbar teilweise Leute auch im Rollstuhl auf Segelboote bringen. Du kannst mit Leuten, die jetzt vielleicht ja insofern beeinträchtigt sind, dass sie keine Ahnung, dass sie jetzt so in regulärem Sport gar nicht groß irgendwie auftrumpfen können, den kannst du da an Bord, kannst du die überall einsetzen eigentlich. Die können da wunderbar ein Schiff irgendwie steuern, ne, wozu ja auch was gehört, wenn man also sicher steuern möchte. Das ist jetzt auch, wie gesagt, Übungssache, wie hier mit Sendungen fahren oder was weiß ich was. Und das ist eigentlich das Schöne, dass man also sich das Segeln so gestalten kann, wie man möchte. Man kann es sportlicher angehen, man kann es langsamer angehen. Und ja, es ist, glaube ich, einfach schön, so auch die Naturgewalten dahinter, den Wind, das Wasser, so aus der, also relativ nah, aber auch aus einer gewissen Entfernung dann doch noch zu spüren. Das ist doch ein schöner Abschlusssatz, bevor wir nochmal mit ein bisschen, ja, ein bisschen Musik weitermachen. Corny, hast du noch einen auf Lager? Ja, wir hören jetzt AC/DC mit Thunderstruck, ein fantastischer Titel aus der Kategorie Regatta-Segeln tatsächlich. Ich bin mal eine Regatta mitgesegelt, kurz nachdem ich meinen Sportküstenschifferschein gemacht habe, bei einem Team, da hieß, warte, wie hieß das Ding denn? Ah, egal. Also der war auf jeden Fall großer AC/DC-Fan und immer, wenn er aus dem Hafen auslief, lief erstmal die AC/DC-Playlist rauf und runter und das ist, das macht die Leute heiß, da hatten die Leute Bock. Ihr hört immer noch Möwentalk, aber gleich nicht mehr, denn wir sind schon wieder durch mit unserer Stunde und diesmal wieder viel gelernt übers Segeln, über eine, ja, doch, Sportart, die ich mir vielleicht nicht morgen gleich aneignen werde. Nee, im Winter ist auch schlecht. Im Sommer würde ich das mal, vielleicht mal probieren. Ja, ab Frühjahr dann so, März? Ja, du, einfach im Sommersemester geht es einfach los. Dann, also für dich als Student wäre natürlich super einfach zum Segelzentrum zu gehen. Das haben wir ja hier an der Uni. Ja. Und da kannst du dann ja dich mal ausprobieren, wenn du Bock hast. Wir können ja auch mal so vom Campusradio eine ganze Segeltour machen. Also du zeigst uns, wie wir segeln sollen und dann geht's los, oder? Und dann springe ich von Bord und sag viel Spaß. Ja, das vielleicht nicht, aber ja, da sollten wir aufpassen, dass wir auch nur Schwimmer mitnehmen, ne? Ja, auf jeden Fall. Naja, gut, das können wir ja nochmal vielleicht intern besprechen. Genau. Da müsst ihr dann nicht vorm Radio auch noch dabei sein. Also ihr könnt dann, vielleicht hört ihr einen Bericht davon, wer weiß. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Nein, ich danke dir, Corny, das hat sehr viel Spaß gemacht heute mit dir. Ich danke dir, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Möwentalk könnt ihr natürlich nächsten Montag wieder hören, dann habe ich einen neuen Gast aus meiner Redaktion hier und da bin ich auch schon ganz gespannt, wer das sein wird. Also macht's gut, bis denne und habt eine schöne Woche. Tschüss. Tschüssi.